Die Armee und das Volk Koreas begingen den Tag des leuchtenden Sterns ganz feierlich. Zum Sonnenpalast Gumsusan, der heiligen Stätte von Juche, wo die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il mit den Antlitzen zu ihren Lebzeiten aufgebahrt sind, kamen zahlreiche Menschen. Auf dem Vorplatz des Palastes verbeugten sie sich ehrerbietig vor den Sonnenporträts der beiden großen Männer. Auch vor ihren Bronzestatuen und Sonnenporträts in allen Gebieten des Landes, wie auf dem Hügel Mansude, bezeigten die Offiziere und Soldaten der Volksarmee, die Werktätigen aller Kreise und Schichten, die jugendlichen Studenten und Schüler ihre Hochachtung. Das 21. Kim Jong-il-Festival in Pyongyang und die Kim Jong-il-Ausstellungen in den Bezirken zeugten von der glühenden Sehnsucht der Koreaner nach Genossen Kim Jong-il. Die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten besichtigten auch die Fotoausstellungen, die die revolutionäre Geschichte von Kim Jong-il veranschaulichten. Im staatlichen Schauspieltheater gab es das Schauspiel Blutader und in allen Theatern in Pyongyang und Provinzen die festlichen Darbietungen zum Tag des leuchtenden Sterns. Zum Tag des leuchtenden Sterns traten in allen Landesteilen die Schulkinder in die koreanische Kinderorganisation ein.